Sand. Ich spinne, ich bleib auf dem Teppich wie Aladdin. Bleib Herr meiner Sinne und flieg in meine Fantasie. Leute wollen, dass ich erblinde und spiele das Spiel und gewinne. Das ist mein Ziel, muss das echt sein? Sieh schon nicht an, als wär ich ein kriminelles Dreckschwein. Das ist Echtzeit, Westzeit. Ich bin K-I-S-T-A-Doppel-L-L. Hast du es geschnallt oder warst du zu schnell? Schnell, Kristall, Ameig, kann ich tiefer sein? Nein, griff dich nicht nur ein, reim, lass es doch ein Stein sein. Bin ich Albert Einstein? Ich spreche Rap, egal was ist. Ich spreche Rap, egal wer du bist. Ich spreche Rap, egal was ist. Ich spreche Rap, egal wer mich bist. Ich spreche Rap, egal was ist. Ich spreche Rap, egal wer du bist. Ich spreche Rap, egal was ist. Ich spreche Rap, egal wer mich bist.